Matthias und Sandra. Ein Pixelheld springt durch die Nacht. Mit 8-Bit Zauber ist er erwacht. Die Farben leuchten wild und klar. Retro Gaming, wie Matthias und Sandra. Ein Joystick führt uns durch die Zeit. Vergangenheit wird Wirklichkeit. Der Soundtrack piepst, der Bildschirm blinkt. Das ist der Zauber, der uns verbindet mit Flipper-Automaten in der Retro-Nom-Diakai-Bar. Authentisch, echt, echt, ein Farbenspiel.